Wege der Selbstheilung, Teil 5. Mein Vater bot mir an, für ungefähr 2 Jahre, in denen ich mein restliches Leben mit seiner Hilfe wieder in den Griff kriegen sollte, zu ihm in die Nähe zu ziehen. So suchte ich im Internet nach einer schönen Wohnung und gab ihm dann Bescheid. Nachdem er sie für mich angeschaut hatte und für okay befand, flog ich zu ihm und wir machten Nägel mit Köpfen. Da mein Geld im Leben nicht für diese Wohnung gereicht hätte, bezahlte er sie mir. Einen Großteil der Möbel bekam ich von meiner Freundin mit den Worten geliehen, dass sie sie mir schenken würde, sobald ich zurückkäme. Sie sagte, sie könne sie mir auch gleich schenken, aber sie möchte, dass ich wiederkomme. Und das waren keine normalen Möbel, sondern wirklich wunderschöne antike Stücke, die sie mir aus ihrem Antiquitätengeschäft mitgab. Dieses Vertrauen und die Tatsache, dass sie mich wirklich gern hatte, ist bis heute etwas, was mich noch immer sprachlos macht. Denn, dass mich jemand wirklich gern haben könnte, wo ich mich selbst doch so überhaupt nicht liebenswert fand, war für mich schon immer schwer zu glauben gewesen. Aber es sprach ja klar und deutlich aus ihren Worten und Taten. Den Rest von dem, was mir noch fehlte, kaufte mir dann mein Vater. Und so hatte ich plötzlich eine wunderschöne Wohnung mit meinem eigenen Garten. Zudem kaufte er mir sehr viele neue Kleidungsstücke und ich genoss das Gefühl, nach so langer Zeit etwas zu besitzen, was vor mir noch keiner getragen hatte. Im ersten Jahr kam er dann auch wirklich mehrmals in der Woche vorbei, ging mit mir einkaufen oder etwas unternehmen. Parallel dazu half ich ehrenamtlich im Seniorenhaus und stellte dort zum ersten Mal fest, wie schön es ist, gebraucht zu werden. Ich empfand dieses Jahr als absolut perfekt, wie im Traum sozusagen. Meine gesteckten Ziele erreichte ich nach und nach. Ich konnte meinen Haushalt führen, bekam Bestätigung von meinen Betreuten und sah zum ersten Mal wirklich so etwas wie Liebe bei meinem Vater. Und das nicht, weil er mir alles finanzierte, sondern weil er endlich in der Lage zu sein schien, mir seine Gefühle zu zeigen. Meine Mom kam auch öfters zu Besuch und so verbrachten wir sogar manche Abende zu dritt. Ich hatte für ein Jahr meine Familie zurück und genoss dies auch in vollen Zügen. Ich dachte, jetzt, wo im Außen einfach alles stimmt, muss es automatisch im Inneren ja auch so sein. Zum ersten Mal seit so langer Zeit wusste niemand von meinen neuen Bekanntschaften, von meiner Vergangenheit und auch nichts über meine körperliche Erkrankung. Ich habe wirklich felsenfest geglaubt, dass wenn ich nicht mehr darüber rede und nachdenke, es auch nicht wiederkommt. Doch leider war dem nicht so. Nach einem Jahr brach die Borreliose dann doch wieder aus. Sie lähmte meine Arme, Beine und Teile des Gesichts. Diese Symptome kamen und gingen und ich wusste nie wann. Da konnte ich eben noch laufen und ganz plötzlich wurde mein Bein taub. Oder ich hatte einen Teller in der Hand und konnte ihn auf einmal nicht mehr festhalten. Da ich kein Mitleid wollte und auch nicht als unfähig gelten, die Senioren zu betreuen, meldete ich mich dort krank und sagte, dass ich eine besonders schwere Grippe hätte. Ich glaube, meinen Vater überforderte das etwas. Das entnahm ich seinen Besuchen, die nun weniger wurden und emotional distanzierter verliefen. Es ist das eine, etwas zwar im Kopf zu wissen, aber das andere, es dann auf einmal wirklich hilflos mit ansehen zu müssen. Denn auch, wenn man weiß, es kann passieren, hofft man trotzdem, dass es nie der Fall sein wird und verdrängt es. Wie früher als Kind, als wir die Augen zumachten und uns einbildeten, dass wenn wir nicht sehen, uns der andere auch nicht sieht. Das alles machte mich nach und nach sehr depressiv und ich versank in Selbstmitleid. Sah mich geistig schon im Rollstuhl sitzen und ganz langsam sterben. Ich hatte materiell gesehen alles, was man sich nur wünschen konnte. Zumindest empfand ich das so. Und trotzdem war ich wieder krank und depressiv geworden. Ich hatte meine Weblogs gelöscht, mir eingeredet, dass positives Denken und Verdrängen einen neuen Menschen aus mir machen würde. Und doch hat das alles nichts geholfen. Der absolute Tiefpunkt war damit aber immer noch nicht erreicht. Der kam schließlich, als mein neuer Partner die Beziehung abrupt beendete, weil ich ihm die perfekte Frau vorgespielt hatte, die ich aber nicht war. Denn ich hatte mich bemüht, ihn weder etwas von meinen Depressionen noch von den Ausbrüchen der Borreliose spüren zu lassen. Da er sehr sensibel war, merkte er jedoch instinktiv, dass etwas nicht stimmt, dass ich nicht die Frau war, die ihr Leben so perfekt im Griff hatte, wie sie es gern gehabt hätte. Und als ich ihm dann letzten Endes doch von beidem erzählte, sagte er, dass er so etwas nicht braucht. Er hätte nicht seine letzte Beziehung hinter sich gelassen, um nun wieder eine mit Problemen zu führen. Er braucht seine Kraft für sich, und hätte ich das von Anfang an gesagt, wäre es wohl auch gar nicht erst zu einer gekommen. Das war bitter, aber hatte auch etwas wirklich Gutes. Denn dadurch wurde mir erst einmal klar, wie sehr ich versucht hatte, ein Mensch zu sein, der ich gar nicht war. Ein Mensch, den man lieben und mögen konnte. Der ein Jahr lang versucht hatte, zuerst die perfekte Tochter und dann gleich im Anschluss die perfekte Partnerin zu sein. Der aber weder das eine noch das andere jemals gewesen ist. Denn echte Neuanfänge beginnen nun mal nicht im Außen. Ganz gleich, wie viel Geld du hast, was immer du dir auch kaufen magst und wie schick du dich kleidest. Inneren Frieden kannst du dir nicht kaufen, den musst du dir erarbeiten. Und genau das war die Erkenntnis, die ich gebraucht hatte, die, welche mir noch fehlte, die letzte Illusion, die zerschlagen wurde, die, so behaupte ich heute sogar, zerschlagen werden musste, damit ich endlich den Mut der Verzweiflung aufbrachte, um mich all den inneren Dämonen zu stellen, vor denen ich mein ganzes Leben weggelaufen war.